Ach, Jackie, erinnerst du dich, wie wir beide, wie du als Soldat und ich als Soldat, in Indien bei der Armee dienten? Ach, Jackie, singen wir doch gleich das Kanonenlied. John war darunter und Jim war dabei. Und George ist Sergeant geworden. Doch die Armee fragt keinen, wer sei. Und marschierte hinaus nach dem Norden. Soldaten fuhren auf den Kanonen. Vom Kap bis Kauspielhahn. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, ne braune oder blasse, da machen sie vielleicht daraus ihr Bissig. Tata! John war der Whisky zu warm und Jimmy hatte nie genug Decken. Aber George nahm beide beim Arm und sagte, die Armee darf nicht verrecken. Soldaten wohnen auf den Kanonen, vom Kap bis Kauspielhahn. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen neue Rasse, die braune oder blasse, dann machen sie vielleicht daraus ihr Wissig Tartar. John ist gestorben und Jimmy ist tot. Und George ist vermisst und verdorben. Aber Blut ist immer noch rot. Die Armee wird jetzt wieder geworben. Soldaten.